So, Frau Rezai, bitte beginnen Sie nun mit Ihrem Vortrag. Worüber werden Sie sprechen? Ich spreche heute über Werbung. Gut, dann bitteschön. Also, ja, ich spreche heute über das Thema Werbung. Denn das ist ein Thema, das uns alle betrifft. Werbung ist überall. Man kann gar nicht vermeiden. Man sieht Werbung draußen, auf der Straße, auf Plakaten, beim Einkaufen im Supermarkt, in Zeitschriften. Man hört Werbungen im Radio, sieht im Fernsehen, im Kino, auf dem Smartphone. Ein Vorteil von Werbung ist, dass man so neue Produkte kennenlernt. Werbung gibt es ja, damit die Firmen ihre Produkte bekannt machen und die Leute die Produkte kaufen. Ich finde, das ist ein Vorteil von Werbung. So lernt man neue Produkte kennen, die man vielleicht vorher nicht gesehen hätte. Außerdem ist Werbung ganz oft schön. Das sind schöne Fotos, die gute Fotografen gemacht haben. Oder Filme mit Werbung sind auch spannend und man sieht sie gern an und findet die lustig oder traurig. Das sind oft viel Gefühle drin in Werbung. Und deshalb funktioniert Werbung ganz gut bei Menschen. Ich gebe ein Beispiel. Ich esse nicht so gern Süßigkeiten, aber vor kurzem habe ich eine lustige Werbung im Fernsehen gesehen über Kekse. Da waren viele nette Leute, die so leckere Kekse gegessen haben. Und dabei, die waren so ganz glücklich und da kamen immer mehr Menschen, weil sie zusammen die Kekse essen wollten und so. Ja, und dann, als ich das nächste Mal im Supermarkt war, habe ich die Kekse gekauft. Die waren auch lecker, aber ich bin davon nicht glücklich geworden und ich hatte auch nicht auf einmal ganz viele neue Freunde, die mit mir meine Kekse essen wollen. Meiner Meinung nach kann man an diesem Beispiel zwei Nachteile von Werbung sehen. Werbung manipuliert Menschen, damit sie kaufen, was sie vielleicht gar nicht kaufen wollen. Und zweitens, Werbung verspricht, was sie dann nicht machen kann. Kekse machen nicht glücklich. Und mit den Keksen bekommt man nicht auf einmal viele gute Freunde. Kekse sind nur Kekse. Das darf man nicht vergessen. Meiner Ansicht nach ist der größte Nachteil, dass es Werbung auch für ganz ungesunde oder sogar gefährliche Produkte wie Alkohol gibt. Und so zum Beispiel Kinder oder Jugendliche beeinflusst werden. Sie sehen in der Werbung, dass tolle Leute Alkohol trinken und dann viel Spaß haben. Und dann wollen sie auch so sein und wollen Alkohol trinken. Ich finde, solche Werbungen sollte es nicht geben. So, also, meine Meinung ist, Werbung ein fester Teil in unserem Leben und man kann sie gut oder schlecht finden, aber man kann sie nicht loswerden. Es gibt gute und lustige Werbung, die man genießen kann, aber auch gefährliche Werbung, die ungesundes Verhalten als gutes Verhalten zeigt. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage. Sie sagten ja, Werbung zeigt auch oft ungesundes Verhalten. Finden Sie, der Staat sollte Werbung besser kontrollieren? Das ist eine schwierige Frage. Ich finde staatliche Kontrolle nicht immer so gut. Ich habe da auch schlechte Erfahrungen. Erwachsene müssen auch selber aufpassen auf sich und nicht alles glauben. Aber Kinder, ja, muss man besser schützen, weil die glauben alles. Alkoholwerbung zum Beispiel nicht im Fernseher zeigen, wenn Kinder gucken. Herr Cheng, haben Sie auch noch eine Frage? Ja, findest du, Werbung darf lügen? Werbung lügt und manchmal muss sie das auch. Sonst ist Werbung langweilig. So funktioniert einfach Werbung. Aber das kann auch gefährlich sein. Zum Beispiel, wenn die Werbung sagt, das Produkt ist gut, wenn du eine Krankheit hast. Aber wenn das dann nicht stimmt, dann wird man nicht gesund. Oder wenn die Werbung sagt, das ist ein gesundes Produkt für Kinder, aber dann ist da nur ganz viel Zucker drin oder ist gar nicht gesund. Nein, da darf die Werbung nicht lügen. Danke. Das war der erste Teil der Prüfung sprechen.